Hallo Martin, du hattest eine IMI-Analyse zur Bundeswehr und das Virus geschrieben und am 17. März, glaube ich, veröffentlicht. Ja, hallo. Ich bin auch an einem Update sozusagen dran, was den Stand der Dinge bis Ende April versucht einzufangen. Aber das können wir dann einfach mit einstricken. Zwar fand ich ganz interessant, dass du bei der ersten Analyse im März begonnen hast mit der Rückholaktion aus Wuhan. Also jetzt, wenn ich Bundeswehr und Corona selber so überlege, was fällt mir dazu ein, dann würden mir natürlich diese Amtshilfesachen einfallen, dass also die Bundeswehr vor allem in Bayern und Baden-Württemberg in irgendwelchen Altenheimen Zeug von A nach B trägt. Aber deine Analyse fängt ganz woanders an, nämlich in Wuhan im Endeffekt. Wieso? Na, das liegt einmal an der Zeit, wo die geschrieben wurde. Bis zum 17. März war das ja alles mit den Einsätzen im Inland noch relativ am Anfang. Also am 19. März hat sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ja erst in die Bundespressekonferenz gesetzt und die größeren Aktivitäten im Inland angekündigt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt wollte ich einen Überblick schaffen, wo die Bundeswehr überhaupt schon im Spiel war, bevor diese ganzen Aktivitäten hier im Inland sozusagen im Größeren sichtbar geworden sind. Und sozusagen die ersten Aktivitäten der Bundeswehr im Zuge dieser Corona-Situation waren eben diese Rückholaktionen, dass Bundeswehrflieger, deutsche Staatsbürger aus Wuhan ausgeflogen wurden. Und die Bundeswehr, das fand ich durchaus auch spannend und relevant, die darauf folgenden 2 Wochen Quarantäne für diese Leute oder über diese Leute hinweg sozusagen organisiert hat, die dann in Kasernengebäuden in Quarantäne untergebracht wurden. Das ist jetzt mittlerweile vielleicht mit der aktuellen Entwicklung auch ein Detail, aber nicht ganz unspannend, dass die Bundeswehr einfach in einer Kaserne Zivilistin in Quarantäne setzt. Diese Quarantänestationen, wo waren die dann, in welchen Kasernen? Die waren in Sicherheitskasernen in Rheinland-Pfalz, was meines Wissens einfach daran liegt, dass der Bundeswehrflughafen in Köln-Bonn, wo dieser Bundeswehrflieger herkam, da in der Nähe war, in einer Luftwaffenkaserne einfach in diese Quarantänestation eingerichtet. Und aber so Quarantänestationen, die, soweit ich weiß, außerhalb der Bundeswehr bis jetzt nicht genutzt werden, aber theoretisch auch für Zivilistinnen genutzt werden könnten, gibt es mittlerweile auch in Einrichtungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in ganz Deutschland. Zwischendrin gab es da mal die Zahl, dass die Bundeswehr 1200 Quarantänebetten sozusagen vorbereitet hat. Wie viel wurde denn dann davon bisher genutzt oder werden genutzt? Das waren diese 20 Leute, die da von der Bundeswehr aus Wuhan ausgeflogen wurden in dieser konkreten Kaserne und in allen weiteren Kasernen, wie gesagt, ist mir kein Fall bekannt, wo Zivilistinnen oder Zivilisten da in Quarantäne gebracht wurden, sondern dass alles aktuell in dieser häuslichen Quarantäne läuft. Wovon ich ausgehe, das aber auch nicht sicher weiß, ist, dass Soldatinnen und Soldaten, sofern sie nicht in der Kaserne, wo sie eh sind und als Verdachtsfälle gelten, dann in diese Quarantäneeinrichtungen innerhalb der Bundeswehr gebracht werden. Die Bundeswehr hat einerseits dann so Auslandseinsätze gemacht, deutsche Staatsbürger zurückgeholt aus China oder sonst noch woher. Die Bundeswehr selber hat die deutschen Staatsbürger aus China zurückgeholt, die Rückholaktionen aus anderen Ländern, das lief alles übers Außenministerium mit Charterflugzeugen, da hatte die Bundeswehr nicht direkt was mit zu tun. Was die Bundeswehr aber noch gemacht hat, ist an Covid-19 erkrankte Intensivpatienten und Patientinnen aus Italien und aus Frankreich auszufliegen nach Deutschland, um sie dann in deutschen Krankenhäusern weiterversorgen zu können, weil die Situation in Frankreich und Italien zwischendurch so war, dass einfach die Krankenhäuser voll und überfordert waren und dann die Bundesrepublik das angeboten hat, da Leute auszufliegen. Wobei das für die einzelnen Betroffenen sicher eine gute Sache war und in der Summe das aber irgendwie um die 200 Leute waren. Also da auch viel Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht wurde dafür, dass das jetzt nicht in der Summe bei Richtung 30.000 Toten in Italien zum Beispiel einen großen Unterschied gemacht hätte. Und es hätten genauso gut also auch zivile Flieger machen können. In dem Fall, in dem konkreten tatsächlich wenig bis nicht, weil das ja spezielle Flugzeuge sind, die dafür ausgerüstet sind, verletzte Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten aus den Auslandseinsätzen zurückzuholen. Und das spezielle Flugzeuge sind, die quasi innerhalb von dem Flugzeug wie ein Krankenhaus eingerichtet sind und tatsächlich da medizinisches Personal geschult ist für diese Flugzeuge und da intensivmedizinische Behandlung in diesen Flugzeugen stattfinden kann. Und das tatsächlich eine Fähigkeit ist, die es so im zivilen Bereich kaum gibt. Also wäre da eher die Frage, weshalb hat das nur die Bundeswehr in Anführungszeichen, ne? Die Frage kann man sich auf jeden Fall stellen und andererseits ist die Bundeswehr da natürlich auch in einer besonderen Situation, dass sie bewaffnete Menschen in die ganze Welt rausschickt, in Kriegseinsätze, wo Tod, Verwundung, Verletzungen Teil davon sind und dann auch in der besonderen Situation ist halt genau diese Menschen, wenn es dazu kommt, irgendwie wieder aus aller Welt nach Deutschland zurückfliegen zu müssen. Also es ist auch außerhalb von so einer Pandemiesituation eine Fähigkeit, die im zivilen Bereich selten gebraucht wird, sage ich mal so. Wenn wir jetzt von diesen Fliegern weggehen, die die Bundeswehr nach China bzw. von China zurückgeholt hat oder aus Italien, was hat die Bundeswehr nach diesen Flügen oder vielleicht auch schon parallel dazu gemacht an Inlandseinsätzen, was ja sehr breit angekündigt wurde? Was ist dann tatsächlich passiert? Ich persönlich finde es spannend, dass tatsächlich schon ganz zu Anfang der erste Corona-Fall, der erste getestete Corona-Fall in Deutschland in Bayern Ende Januar. Die Person wurde zwar in einem zivilen Krankenhaus versorgt, aber der Test lief damals schon über ein Biowaffenlabor von der Bundeswehr in München. Also die Bundeswehr ist sozusagen seit dem ersten Tag, als es den ersten Corona-Patienten in Deutschland gibt, Teil dieser ganzen Situation. Also nicht, dass es nicht zivile Labore gegeben hätte, die das auch hätten testen können, aber die Bundeswehr spielt da auch im Medizinbereich seit dem ersten Tag mit. Und mittlerweile ist die Situation aber so, dass ja, wie gesagt, am 19. März Verteidigungsministerin das groß angekündigt hat, dass es deutlich mehr Einsätze im Inland geben soll und mittlerweile über 400 Anträge von zivilen Stellen bei der Bundeswehr eingegangen sind und die Bundeswehr mittlerweile stand gestern über 200 dieser Anträge genehmigt hat und verschiedensten Aktivitäten gerade im Inland an der Bearbeitung dieser Situation beteiligt ist, von dem Einkauf von Schutzmaterial und Transport und Logistik für die Austeilung von diesem Schutzmaterial zum Beispiel an Krankenhäuser und Ärztinnen und Ärzte, über tatsächlich Teile des zivilen Gesundheitssystems, was mit Bundeswehrpersonal und Material aufgestockt wird, aber aktuell auch in Vorbereitung bzw. gerade angelaufen, dass für dieses sogenannte Kontaktrückverfolgen die Gesundheitsämter, die zivilen, mit Bundeswehrpersonal aufgestockt werden. Also da kann es vorkommen, jetzt gesetzt dem Fall, also angenommen, hoffentlich kommt es da nicht zu, dass ich jetzt erkranken würde an Covid-19, dass das Gesundheitsamt bei mir anruft und rückverfolgen will, mit wem ich in den letzten 2 Wochen Kontakt hatte. Und dieser Anruf kommt dann aber nicht von einem zivilen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, sondern da sitzt am anderen Ende am Apparat ein Soldat oder eine Soldatin. Das hat gerade vor allem in Brandenburg begonnen und soll aber jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch auf andere Bundesländer und Regionen ausgeweitet werden. Das wären so Beispiele, aber es gibt viele weitere. Wo du es gerade angesprochen hast, da wäre natürlich die Frage Datenschutz schon sehr spannend. Nicht eins zu eins eine Datenschutzfrage, aber ich finde es schon bedenklich, dass Soldatinnen und Soldaten da über privateste Gesundheitsdaten von Zivilistinnen sozusagen darüber verfügen bzw. das für die Gesundheitsämter verarbeiten. An anderen Stellen gibt es da Riesenprobleme, dass zum Beispiel die Listen mit Infizierten in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Niedersachsen, von den Gesundheitsämtern an die Polizei übergeben werden. Das trifft jetzt in dem Fall nicht direkt die Bundeswehr, aber auch das ist was, was zum Beispiel bei HIV-AIDS eine riesen Auseinandersetzung war in den 80ern, dass diese Gesundheitsdaten an die Polizei weitergegeben werden. Und jetzt passiert es einfach so. Und auch mit dieser hochumstrittenen Corona-App, wenn wir beim Datenschutz bleiben, könnte man sich wundern, aber auch da ist die Bundeswehr beteiligt. In den letzten Wochen hat es in Berlin in der Kaserne Tests von dieser App gegeben, wo Soldatinnen und Soldaten in dieser Kaserne Smartphones gestellt bekommen haben, um diese App zu testen und dann vorgezeichnete Wege laufen sollten, wo sie verschiedene Leute auf diesen Wegen treffen und mit den Tests rausgefunden werden sollte, wie gut diese App überhaupt funktioniert. Auch da stellt sich die Frage, was aus dieser App überhaupt wird und ob das nicht eine große Datenschutzkatastrophe ist und warum auf einmal die Bundeswehr die Funktionen dieser App testen soll. Zur Weitergabe von Corona-infizierten Daten an die Polizei gab es ja auch schon bereits einen Streit mit der Datenschutzbeauftragten in Niedersachsen. Gibt es da noch andere Bereiche, wo versucht wird, das Ganze in Anführungszeichen ein bisschen datenschutzkonformer zu machen und die Bundeswehr zum Beispiel da rauszudrängen, beziehungsweise klarzumachen, die Bundeswehr hat nichts mit oder sollte nichts mit zivilen Gesundheitsdaten zu tun haben? In Bezug auf die Bundeswehr weiß ich da tatsächlich gerade aktuell von keinen Auseinandersetzungen, wo Riesenauseinandersetzungen drum geführt werden, ja auch in der breiten Öffentlichkeit, ist ja generell die Frage, ob es diese App überhaupt geben wird, in welcher Form. In den meiner Meinung nach schlimmeren Debatten ja sogar Ideen, dass diese App ausgeweitet werden sollte, dass es eine zweite App geben könnte, mit denen Quarantäne überwacht wird. Was zum Beispiel in Russland bereits ausprobiert wird und meiner Meinung nach aber tatsächlich dystopische Überwachungsfantasien in meinem Kopf anregt.